Kapitel 9. Lenina fand, dass sie nach diesem Tag der Sonderbarkeiten und Schrecken Anspruch auf einen absoluten Kompletturlaub habe. Gleich nach ihrer Rückkehr ins Rasthaus schluckte sie 6 Halbgramm Soma, legte sich ins Bett und hatte sich binnen Minuten in die lunare Ewigkeit verabschiedet. 18 Stunden mindestens würden vergehen, bevor sie wieder mit der Zeit synchron wäre. Burnett hingegen lag grübelnd mit weit aufgerissenen Augen im Dunkeln. Erst lange nach Mitternacht schlief er ein. Lange nach Mitternacht. Aber seine Schlaflosigkeit hatte Früchte getragen. Er hatte einen Plan. Punkt 10 Uhr am nächsten Morgen stieg das grün uniformierte Achtelblut aus seinem Helikopter. Burnett wartete zwischen den Agaven schon auf ihn. »Miss Crown ist auf Soma-Urlaub«, erklärte er. »Dürfte kaum vor 5 wieder da sein. Also bleiben uns 7 Stunden.« Er würde in Ruhe nach Santa Fe fliegen, alles Nötige erledigen und längst wieder in Malpais sein können, bevor sie aufwachte. »Ich kann sie doch unbesorgt allein zurücklassen.« »Da verwette ich meinen Heli drauf«, schwor das Achtelblut. Sie stiegen ein und flogen sofort los. Um 10.34 Uhr landeten sie auf dem Dach der Post in Santa Fe. Um 10.37 Uhr hatte Burnett eine Verbindung zum Büro des Weltcontrollers in Whitehall. Um 10.39 Uhr sprach er mit dem 4. persönlichen Assistenten seiner Fortschaft. Um 10.44 Uhr trug er sein Anliegen nochmal dem 1. Assistenten vor und um 10.47,5 Uhr hatte er die tiefe, tragende Stimme Mustafa Mohns persönlich im Ohr. »Ich habe mir erlaubt anzunehmen«, stammelte Bernhard, »dass Ihre Fortschaft die Angelegenheit von hinlänglichem wissenschaftlichem Interesse fände.« »Ich finde die Angelegenheit durchaus von hinlänglichem wissenschaftlichem Interesse«, tönte die tiefe Stimme. »Bringen Sie diese beiden Individuen mit nach London.« »Ihre Fortschaft wissen, dass ich dazu eine Spezialgenehmigung benötige.« »Die entsprechende Anweisung«, sagte Mustafa Mond, »geht dem Reservatsaufseher in diesem Augenblick zu. Sie werden sich unverzüglich in sein Büro begeben. Ich wünsche einen guten Morgen, Mr. Marx.« Stille. Burnett legte auf und eilte aufs Dach. »Büro des Reservatsaufsehers«, wies er das gammagrüne Achtelblut an. Um 10.54 Uhr schüttelte Burnett dem Aufseher die Hand. »Sehr erfreut, Mr. Marx, sehr erfreut!« Sein Posaunen war ehrerbietig. »Wir haben soeben spezielle Anweisung erhalten.« »Ich weiß«, unterbrach ihn Burnett. »Ich habe soeben mit seiner Fortschaft gesprochen.« Sein blasierter Ton legte nahe, dass er täglich mit seiner Fortschaft plaudere. Er ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Wenn Sie so freundlich sein wollen, alle nötigen Schritte umgehend einzuleiten, umgehend«, betonte er. Das Ganze machte ihm ungeheures Vergnügen. Um 11.03 Uhr hatte er alle erforderlichen Papiere in der Tasche. »Bis dann«, sagte er gönnerhaft zum Aufseher, der ihn bis zum Fahrstuhl begleitete. »Bis dann.« Er spazierte gegenüber ins Hotel, gönnte sich ein Bad, eine Vibrovac-Massage und eine elektrolytische Rasur, lauschte den Morgennachrichten, setzte sich eine halbe Stunde vor den Televisor, nahm gemächlich ein Lunch ein und flog um 2:30 mit dem Achtelblut wieder nach Malpais zurück. Der junge Mann stand vor dem Rasthaus. »Burnett«, rief er, »Burnett«, keine Antwort. Lautlos sprang er in seinen Hirschledermokassins die Treppe hinauf und rüttelte am Türknauf. Die Tür war verschlossen. Sie waren fort. Fort. Es war das Schlimmste, was ihm je widerfahren war. Sie hatte ihn eingeladen, sie zu besuchen, und nun waren sie fort. Er sank auf die Stufen und weinte. Erst eine halbe Stunde später kam er auf die Idee, durchs Fenster zu spähen. Als erstes entdeckte er einen grünen Koffer mit den Initialen LC auf dem Deckel. Freude loderte in ihm hoch wie eine Flamme. Er hob einen Stein auf. Drinnen klirrte zersplittertes Glas auf den Fußboden. Einen Augenblick später war er im Zimmer. Er öffnete den grünen Koffer und mit einem Mal atmete er Leninas Parfum, füllte seine Lungen mit ihrer Essenz. Sein Herz hämmerte wild, ihn schwindelte geradezu. Er beugte sich über den kostbaren Kasten, berührte, hob ans Licht, untersuchte. Die Reißverschlüsse an Leninas Ersatzkortsamt-Shorts waren ihm zunächst ein Rätsel, dann aber, einmal gelöst, helle Freude. Sitt, und dann sitt, sitt, und wieder sitt. Er war hingerissen. Ihre grünen Slipper waren das Schönste, was er je gesehen hatte. Er entfaltete ein Sipmi-Dessous, errötete und packte es rasch wieder weg, küsste jedoch ein parfümiertes Acetat-Taschentuch und wand sich einen Schal um den Hals. Aus einem Schächtelchen stupste er versehentlich eine Wolke Duftpuder, seine Hände waren ganz kalkig davon. Er wischte sie sich an der Brust ab, den Schultern, den bloßen Armen. Köstlicher Duft! Er schloss die Augen, er rieb seine Wange am eigenen gepuderten Arm. Weiche Haut an seiner Wange, moschuspudriger Duft in der Nase, sie war real gegenwärtig. »Lenina«, flüsterte er, »Lenina«. Ein Geräusch schreckte ihn auf und ließ ihn schuldbewusst herumfahren. Er stopfte sein Diebesgut in den Koffer zurück und schloss den Deckel, lauschte erneut, spähte. Kein Lebenszeichen, kein Ton. Und doch hatte er unzweifelhaft etwas gehört, ein Seufzen, eine knarrende Diele. Er schlich an die Tür, zog sie vorsichtig auf und sah vor sich einen breiten Treppenabsatz. Gegenüber gab es eine zweite Tür, die nur angelehnt war. Er wagte sich vor, schob sie auf und lugte hinein. Dort, auf einem niedrigen Bett, lag unter halb zurückgeschlagenem Laken in einem einteiligen rosa Zip-Pyjama Lenina und schlief von Locken umkränzt so tief, so rührend kindlich mit ihren rosa Zehen und dem ernst schlummernden Gesicht, so vertrauensselig in der Hilflosigkeit ihrer gelösten Hände und Glieder, dass ihm die Tränen kamen. Mit unendlich großer, ganz unnötiger Vorsicht, denn es hätte schon krachend ein Schuss fallen müssen, um Lenina vor der Zeit aus ihrem Sommerurlaub zurückzuholen, betrat er das Zimmer und sank vor dem Bett auf die Knie. Er betrachtete, er faltete die Hände, er bewegte die Lippen. »Den Blick«, murmelte er, »den Blick, das Haar, die Wange, Gang und Stimme. Handelst in deiner Red, o liebe Hand, mit der verglichen alles weiß wie Tinte, sich selbst das Urteil schreibt. Ihr sanft Berühren macht rau des Schwanes Flaum, die feinste Fühlung«, eine Fliege umbrummte sie, er scheuchte sie fort, »Fliegen«, fiel ihm dabei ein, »sie dürfen das Wunderwerk der weißen Hand berühren und Himmelswonne rauben ihren Lippen, die sittsam in Vestalen Unschuld stets erröten, gleich als wäre Sünd ihr Kuss.« Sehr behutsam streckte er in der zögerlichen Art desjenigen, der einen scheuen und womöglich gefährlichen Vogel berühren will, die Hand aus. Sie verharrte zitternd, kaum einen Zoll vor den schlafenden Fingern. Durfte er es wagen? Durfte entweihen seine verwegene Hand? Nein, durfte sie nicht. Der Vogel war zu gefährlich. Seine Hand sank herab. Wie wunderschön sie war! Wie wunderschön! Dann plötzlich schoss ihm der Gedanke durch den Sinn, dass er lediglich den Reißverschluss am Hals zu ergreifen und einmal kräftig zu ziehen brauchte. Er schloss die Augen, schüttelte den Kopf nach Art eines Hundes, der aus dem Wasser kommt. Schändlicher Gedanke! Er schämte sich. Sittsam, in Vestalen Unschuld. Es ertönte ein Summen. Wieder eine Fliege, die Himmelswonne rauben kann? Eine Wespe? Er sah sich um, konnte aber nichts entdecken. Das Sirren wurde immer lauter, ließ sich als von draußen vor den geschlossenen Läden kommend lokalisieren. Der Drehflügler! Kopflos sprang er auf, stürzte in das andere Zimmer zurück, schwang sich durchs offene Fenster hinaus und hastete eben rechtzeitig den Pfad zwischen den hohen Agaven hinab, um Bernard Marx beim Ausstieg aus dem Helikopter zu empfangen.